Deutschland, ich bin wieder da. Schon 9-mal gesperrt dieses Jahr. Ich versteh's nicht, Allahu Akbar ist kein Problem. Aber liebe ich mein Vaterland, ist für Facebook der Fall schnell erledigt. Komm hier nicht mit Hassrede, das ist nur ein leeres Wort, mit dem ihr Kritiker absägen lasst. Andere gehen mit ihrem Baby durch die Stadt, werden dann von elendigem Pack mit ner Machete zerhackt. Und ich frag mich jahrelang schon, ob Multikulti funktioniert. Ja, jetzt seh ich, dass es klappt. Ansbach, Würzburg, München und nun hat das alles nichts mit Flüchtlingen zu tun. Ach was, Überraschung. Ich sitz auf dem Klo, scheiße Bischof mit dem Spiegel, zieh die Hose hoch und spüle ab. Wo bleibt die Empörung jetzt? Keiner ist schockiert, denn ich weiß, sie nutzen ja alle das gleiche Klopapier wie ich. Und es tut gut zu sehen, wie dieses Hurensystem aus dem Ruder gerät. Und ich nehm einmal Anlauf und tritt rein, helfe dieser Republik liebend gern dabei unterzugehen. Ich fühl die Bereicherung pausenlos, Ingenieure dealen auf dem Pausenhof. Jetzt wird deine Frau bedroht von einem afghanischen Arzt. Dass man Frauen hier nicht begrapschen darf, hat ihm keiner gesagt. Psst, willkommen in der Welt von Heiko Maas, in der du verklagt wirst, wenn du deine Meinung sagst. Ein Wort, das war's, das Maß ist voll, Taskforce ist da, Account gesperrt, Arschloch, Alarm. Jetzt wird's grotesk, George Orwell hatte recht, Vorratsdatenspeicherung, bitte vor, was läuft ihr weg, Mord, Terrorschändung, alles ist okay. Die BRD ist live auf Sendung, alle wollen es sehen. Hier wird nicht gedreht, das ist die Realität, wie sie ist. Davon kriegt man nicht grad viel mit in einer Limousine. Keiner fickt die Bonzen in Berlin, die haben Probleme. Nicht nur paar Hämorrhoiden. Und plötzlich wird aus Alias ein Nazi, ist es nur noch gestört. Keiner kann den Unfug mehr hören, außer ein paar ganz dummen Görn, Frau K. Hane, damals Stasi, jetzt plötzlich Menschenrechtsaktivist. Wahnsinn, in einem Land, wo sich die Kids nur noch ans Tageslicht quälen. Wenn grad dein Pokémon durch ihren Garten flitzt, sind wir arschgefickt. Und sei mal ehrlich, eigentlich ist alles zu spät, aber ich geb nicht auf, heb nicht auf. Spaß an der Sache, Mann, die Götter gaben uns ein Rätsel auf. Löst es auf, geh den Pfad aus der Asche, leg die Hand auf die Flagge, schwör darauf. Wenn dein Beat befiehlt, hör darauf. Meine Musik ist meine Waffe, meine Hörer auch. Manchmal ruft der Staatsschutz an bei mir, ich nehm ab, sage fuck you, leg den Hörer auf. Deutschland erwacht leider momentan nur ein schöner Traum. Als würden Linke mit derselben Härte wie Rechte verfolgt werden. Als wenn hier ein Grenzzaun mit 60.000 Volt wäre. Als würde Jennifer in Rostock plötzlich von einem 3er BMW überrollt werden. Mach weiter Poprock, du Barbie-Zecke. Dir wird übel, wenn jetzt Nazis rappen, kotz doch. Hier nimm ruhig ne Tüte, zieh sie dir über das Kopfloch. Dass wir dir prügeln, wenn von dir wieder so ein Rotz kommt. Ihr findet Typen so wie Volker Beck voll korrekt. Noch etwas Meth und dann ist dieser Volker weg. Ich würd jetzt gern noch was ergänzen, aber bleib mein guter Facebook-User und verkneif mir den letzten Rest.